ARD. Gastgarten in der Wiener Innenstadt an einem strahlend schönen Herbsttag. Zwei Männer um die 30 beim Bier. Tramolette von Antonio Fian. Gespielt von Cornelius Obonia. Jetzt nehmen Sie fürs Krügel bald 5 Euro. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bei 3 glaubt, ob ich bin. Naja, die Inflation. Jahrelang heißt es, gibt keine. Plötzlich über Nacht fängt es an zum Galoppieren. Naja, 3%. Aber wart's ab. Wird nichts dauern und das Krügel kostet 100 Millionen. Das werden wir nicht erleben. Möglich, aber nur, weil wir dann nicht mehr leben. Warum soll man dann nicht mehr leben, wenn du gleichzeitig sagst, wird nichts dauern? Weil wir verhungert sein werden oder ausgerottet von den Chinesen. Was glaubst du, wo die als erstes drüber fahren mit ihrem ganzen neuen Waffenarsenal und ihren Milliardenleuten? Na, über Amerika sicher nicht. Ich glaube, du bist dazu besser. Einen Dreck bin ich. Im Grunde braucht es nämlich die Chinesen gar nicht, damit alles zu Grund geht. Reichen die Flüchtlinge. Und ich rede nicht von die paar, was jetzt da sind. Ich rede von die, was erst kommen. Von den Klimaflüchtlingen, verstehst? Wenn damit die Unwetter nicht mehr aufhören, wenn die Polkappen Tschare gegangen sind und uns der Meeresspiegel bis da hersteht, was glaubst du, was dann los ist? Wir werden uns warm anziehen müssen die nächsten Jahre, das sage ich dir. Na, glaub ich nicht. Was glaubst du nicht? Dass wir uns warm anziehen werden müssen. Das stimmt. Warm anziehen werden wir uns nicht müssen. Na, siehst. Da drauf trinkt man noch eins. Er bestellt 2 Bier. Vorhang. Ein Restaurant innen. Zahlreiche voneinander abgetrennte Kammern. Darin so eng wie möglich aneinander gerückt Tische und Stühle. Der Geschäftsführer hebt ab. Aus dem Telefon die Stimme einer jungen Frau. Ich möchte einen Tisch bestellen für morgen 20 Uhr, 2 Personen. Gern. Inländer nehme ich an, homo oder hetero? Hetero? Raucher, Nichtraucher? Nichtraucher. Alkohol, ja, nein. Ich nicht, aber mein Freund trinkt ganz gerne ein Glaserl. Ziehen Sie vor, passiv trinken oder passiv abstinent? Trinken. Tisch für 2 Personen, 20 Uhr Inländer, gemischter Satz, Nichtraucher. Trinker, Fleisch oder nicht Fleisch? Also ich bin Veganerin, aber mein Freund, ein Fleischtiger, furchtbar. Ist es eventuell möglich, dass er ausnahmsweise an einem Vegetariertisch... Tut mir leid, was ich ausnahmsweise tun kann, ist Ihnen in der Fleischabteilung vegan servieren. Na gut, dann machen wir es so. Haben Sie jetzt alles? Fast. Fleischfressertisch für 2 Personen, 20 Uhr Inländer, hetero, Nichtraucher, Trinker. Ihr Körpergewicht bräuchte ich noch. Wozu das? Vorschrift des Gesundheitsministeriums. Sie müssen nur sagen, über oder unter 70 Kilo. Muss das sein? Ich bedauere, aber Sie können beruhigt sein. Alle Angaben unterliegen dem Datenschutz. Über. Also, Fleischfressertisch. 2 Personen Inländer, Fett, hetero. Was haben Sie gesagt? Fett. Aus Gründen der Volksgesundheit sind wir angehalten, Personen ab einem gewissen Körpergewicht als Fett zu bezeichnen. Vorschrift des Gesundheitsministeriums. Was ich jetzt noch wissen müsste, ist Ihr Alter über 18 oder unter? 17. Ah. Tut mir leid, dann kann ich die Reservierung nicht vornehmen. Fetten unter 18 dürfen wir nicht servieren. Er legt auf. Vorhang. U-Bahn-Waggon innen. Spärlich besetzt. Später Vormittag. Geräusch des fahrenden Zuges. Alle Fahrgäste schweigen. Bis auf einen großen, schweren, noch jugendlichen Mann, der in sein Handy spricht. Denke mal. Denke mal, ey. Denke mal. Denke mal, genau das, denke mal. Denke mal. Genau das, denke mal. Genau so, hab ich mal. Verstummt und betrachtet fassungslos sein Handy. Hätte mal gedacht. Er schleudert das Handy zu Boden, dass es zerspringt. Stille. So drückend, dass man den Eindruck hat, die U-Bahn selbst versuche, ihr Fahren zu vertuschen. Vorhang. Sonntag, früher Vormittag, bürgerliches Speisezimmer. Eine Familie, Vater, Mutter und der circa 5-jährige Sohn beim Frühstück. Ein Radio ist eingeschaltet. Österreich 1. Du holde Kunst. In der Türkenstraße 14 im 9. Bezirk. Da wohnt Herr Diplom-Ingenieur Edwin Aberle. Und wenn man die Nummer 419 75 23 wählt, wird dort abgehoben. Und Herr Aberle sagt Hallo oder auch Hier Aberle. Und man kann mit ihm sprechen. Es kann aber auch sein, dass seine Frau abhebt, Edith Aberle. Die wohnt nämlich unter derselben Adresse und hat dieselbe Telefonnummer. Und das ist jetzt interessant, gar nicht weit von der Familie Aberle in der Schwarzspanierstraße 11 wohnt auch ein Herr Aberle, Herr Friedrich Aberle, ein kaufmännischer Angestellter, vielleicht sogar ein Bruder oder ein Cousin oder gar der Vater oder Sohn vom Herrn Edwin Aberle. Und er hat gar keine Festnetznummer mehr, sondern nur noch ein Mobiltelefon. 0676 06 03 421. Das hat den Vorteil, dass er gar nicht zu Hause sein muss, wenn man ihn erreichen will. Der kann auch in einem Kaffeehaus sitzen oder in der U-Bahn. Und trotzdem kann man mit ihm sprechen. Wenn man aber 63 478 wählt, also eine nur fünfstellige Nummer, dann ist man in der Abfallverwertungsgesellschaft in der Industriegasse im 23. Bezirk, einer großen, wichtigen Firma. Natürlich muss man jetzt noch eine Null dazu wählen für die Vermittlung. Dann kann man sich verbinden lassen in die Direktion, in ein Büro oder hinaus auf den Müllplatz. Und da in der Abfallverwertungsgesellschaft in der Industriegasse gibt es jetzt auch ein Fax. Unter der Durchwahl 17 kann man ein Fax schicken. Eine Beschwerde zum Beispiel oder einen Verbesserungsvorschlag oder einen Liebesbrief an eine Sekretärin oder sogar ein sehr schönes Liebesgedicht. Sie hörten? Michael Köhlmeier erzählt das Telefonbuch. Zweite Folge. Abdelsalam bis Abfallverwertung. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Sonntag um... Die Mutter dreht das Radio ab. Es reißt einen immer wieder mit. Ja, das war schon bei der Bibel so. Zum Lesen ist es stinkfad, aber wenn er sie erzählt. Krieg ich die CD? Ich weiß nicht. Bitte, die anderen habt's mir auch gekauft. Schon, aber die Telefonbuchedition, das sind 940 CDs. Das ist ein bisschen teuer, hm? Vielleicht fliegt ja gerade das Christkind beim Fenster vorbei und hat alles gehört. Das könnte natürlich sein. Des Sohnes Augen leuchten. Vorhang. Bier mit Ei. Schnapsidee. Aber unbedingt einmal im Jahr Hirn mit Ei. Muss sein. Freitagvormittag. Eine ältere Frau mit Einkaufskorb auf dem Weg zum Karmelitermarkt. Ich sag ihm ungesund, massenhaft Cholesterin. Aber er, einmal im Jahr, da macht das nichts. Ich sag ihm, ich hol's beim Merkur. Beim Merkur gibt's meistens Hirn. Aber er kommt nicht in Frage, Innereien nur vom Herrn Gernot. Ich sag Nirndeln. Nirndeln magst auch gern. Nirndeln sind auch ungesund. Ich hol den Nirndeln. Aber er, keine Nirndeln. Nirndeln sind zwar gut, aber ich will Hirn mit Ei. Vom Herrn Gernot. Er hat ja keine Ahnung vom Herrn Gernot. Von dem seine Witzen. Er ist ja nicht einfach ein Fleischhauer, das ist ein Schauspieler. Ein Kabarettist ist der. Ein Thüringer des Metzgerwesens. Ja, und dann kauf ein Hirn bei dem. Das ist ein Drama, jedes Jahr. Grüß Gott, die brauchen der Hirn. So hat's angefangen. Denkt sich niemand was dabei. Aber der Herr Gernot. So ein Hirn brauchen's, haben's selber keins. Na, ein Lachschlager. Im Jahr drauf habe ich probiert. Grüß Gott, Herr Gernot, haben Sie ein Hirn? Er? Ich schon, aber Sie brauchen eins, hab ich recht. Man ist verloren. Hirn mit Ei. Schnapsidee. Kaufst du selber, hätte ich sagen sollen. Aber geht ja nicht, er kann ja nicht einkaufen. Kommt mit einer Margarine, wenn ich ihn um eine Butter schicke, mit einer Gans, wenn ich ein Händel brauche. Und regt sich noch auf, dass alles so teuer ist. Aber Hirn mit Ei. Na, ich hab alles probiert. Jedes Jahr was anderes. Jedes Jahr ein Fiasko. Das Hirn schaut schön frisch aus, hab ich gesagt. Und der Herr Gernot? Frischer als ihr, es dürft sein. Ich hab gesagt, ich möchte Hirn mit Ei kochen und hätte gern die nötigen Zutaten. Total blöd. Aber ich hab gedacht, da kann nichts passieren. Sagt die Kunde hinter mir, ja, wissen Sie denn nicht, dass der Herr Gernot keine Eier hat? Und der Herr Gernot? Sie sind wirklich indiskret. Und Bruhaha. Ja, das war überhaupt das Ärgste. Völlig fertig dann noch. 2 Nächte nicht geschlafen. Na, ich mach das nicht mehr mit. Na, wenn ich vielleicht doch zum Merkur? Na, das merkt er. Innerei nur vom Herrn Gernot. Sie ist vor dem Stand des Herrn Gernot angekommen und stellt sich an. Ich könnte sagen, ein Schweinshirn. Na, das geht auch nicht. Kann ich mir schon vorstellen. Glaubst du, dass da gescheiter werden? Oder ich tu, als ob mir das Wort nicht einfallen wird. Ein Dings, bitte. Na, das ist unmöglich. Bei Hirn völlig unmöglich. Das geht einfach nicht. Ich kauf kein Hirn. Soll er was anderes essen? Nirndeln. Nirndeln sind gut, hat er gesagt. Ich sag, Hirn war aus. Kein Hirn mehr. Genau. Nirndeln. Ich hätte gern 4 Nirndeln. Um die Zeit? Ich bitte Sie, der Niki Lauder war um 7 ist schon da. Gelächter der Umstehenden. Dann nehme ich... Wie war das mit dem Hirn? Die Frau öffnet den Mund, um zu antworten, bemerkt die erwartungsvollen Blicke der Umstehenden, bricht in Tränen aus. Bezirksstadt in Kärnten. Kaffeehaus. An einem der Tische ein Mann, Mitte 40, und eine etwa gleichaltrige Frau. 2 Gläser Rotwein, Gespräch im Gange. Also, Sie sind Vegetarierin? Ja, Sie doch auch, oder? In Ihrer Antwort auf meine Annonce haben Sie... Sicher bin ich Vegetarier. Also, so gut wie. Ne? Weil ich meine, gar einmal ein Schnitzel. Kommt mir ja nicht aus. Ne? Sie kennen das sicher. Ne? In Gesellschaft, Firmen essen, alle bestellen ein Schnitzel. Man hat eine schlechte Nachrede, wenn man sie nicht anpasst. Essen Sie doch gebackenen Emmentaler, der sieht fast genauso aus. Ka Kass? Na, mit Kass können Sie mich jagen. Am ehesten ging an Nudelvariationen. Sind da nicht immer auch Fleischnudeln dabei? Ja, das ist mehr so ein Faschiertes. Kein richtiges Fleisch. Na, hören Sie. Na. Das ist nichts. Ein richtiges Fleisch. Soll ich Ihnen sagen, was ein richtiges Fleisch ist? Wollen Sie einmal beim Mitterbauer? Mölltal hinten eine, mit der Bauer. Das ist ein Fleisch, mein lieber Schwan. Eigene Fütterung, eigene Schlachtung. Wenn du diesen Speck isst, kannst du praktisch sagen, das war die und die Sau, die hat so und so geheißen. Verstehen Sie mich recht, ich esse kaum einmal ein Fleisch, aber bei mit der Bauer. Die Frau wird bleich. Ja, müssen wir mal zusammen reinfahren, ne? Die Schlachtbloten bei Mitterbauer, Picobello Presskopf, die Leberwurst, eingedicht. Die Frau wird noch bleicher. Ja, kennt kaum wer den Mitterbauer. Ich weiß selber alle vom Walter. Der Walter weiß Tierarzt, Fleischbeschauer, der versteht was vom Fleisch, da kannst du Gift darauf nehmen. Der bringt gar einmal Sachen haben, was man nicht darf verkaufen. Stiereier zum Beispiel. Also Stierhoden. Hast du schon mal gegessen? Stierhoden? Ich mag echt kein Fleisch, aber Stierhoden muss man mal gegessen haben. Allein die Konsistenz, ganz eigenartige Konsistenz. Die Frau springt auf und rast zur Toilette. Der Mann blickt ihr nach, dann auf seine Uhr und zur vorbeieilenden Kellnerin. Bring noch zwei Achteln und zwei Salat. Vorhang. Nietzsche-Museum in Mistelbach. Der Aktionskünstler Nietzsche führt katholische Würdenträger durch einen weitläufigen Raum, an dessen Wänden großformatige Schüttbilder hängen. Die Würdenträger bleiben vor jedem Bild kurz stehen, nicken Nietzsche und einander anerkennend zu, verleihen auch hin und wieder ihre Zufriedenheit durch »Oh« und »Ah« Rufe Ausdruck. Vor dem vierten Bild, das für das Publikum von den anderen nicht zu unterscheiden ist, schreit ein Erzbischof erschrocken auf. Auch die anderen Würdenträger weichen entsetzt zurück. Manche bedecken ihre Augen mit den Unterarmen. Um Himmels Willen, Nietzsche, das ist ja grauenhaft. Merkt man es wirklich so stark? Inmitten dieser herrlichen, erhebenden, von tiefer, fast kindlicher Gläubigkeit zeugenden Gemälde ein solches, fast schon, ich muss es sagen, blasphemisch zu nennendes Machwerk. Wie konnten Sie nur? Ich hab mich verschüttet. Ah, verschüttet. Ach so. Nun, Nietzsche, das ist kein Drama. Das kann jedem geschehen. Aber Sie hätten dieses Bild sofort wegwerfen und ein neues schütten müssen. Das wollte ich ja. Ich habe gleich ein neues angefangen, aber genau an derselben Stelle habe ich mich wieder verschüttet. Und beim dritten und beim vierten Mal genauso. Immer an derselben Stelle. Es war wie verhext. Da habe ich es aufgegeben und das erste genommen. Es war noch das Beste. Nein, das kann unmöglich hängen bleiben. Das ist eine Beleidigung des ästhetischen und religiösen Empfindens. Aber eine leere Wand, das geht ja auch nicht. Das sage ich ja nicht. Sie probieren es einfach noch einmal. Aber ich werde mich wieder verschicken. Gott wird Ihnen zur Seite stehen. Ja, zum Teufel mit Gott. Nietzsche! Pardon. Versprochen. Vorhang. Herbstnachmittag. Ein Wirtshaus im tiefen Österreich. Aus einem Transistorradio leise volkstümliche Musik. Der Wirt hinter der Theke in eine Tageszeitung vertieft. An zwei voneinander weit entfernten Tischen zwei ältere Männer, Weißweingläser vor sich. Sie sind die einzigen Gäste. Von wo bist denn du? Eh, von da. Ah, eh, von da. Weil ich dich nicht kenn. Ich war länger nicht da. Wo noch? Daheim. Bist du also da nicht von da? Da. Wenn du nicht da warst? Da war ich nicht. Weil daheim war. Daheim. Daheim heißt es. Bei uns heißt es daheim. Du bist nicht von da. Daheim heißt's. Bist selber nicht von da, was? Ich bin da geboren. Meine Mutter ist da geboren. Immer hat's geheißen daheim. Du bist nicht von da. Karl, ein Gespritzten! Mir, Mischung, Karl. Komm sofort! Kimmt hast es, Karl, kimmt sofort! Bist du auch nicht von da? Kommt hast's, der Karl ist schon von da, aber du nicht. Ein Gespritzten. Gespritzte gibt's in Wehren, bei uns heißt es Mischung! Es heißt nicht Wehren, es heißt Wiren. Wiren aussehen, fährt man, nicht Wehren aussehen. Man fährt nicht Wehren aussehen, man fährt Wehren eine. Wehren eine. Bist du ein Wehrener, was? Wehrener, wenn ich war. Bin ich aber nicht. Ich bin von da, im Gegensatz zu dir. Was rede ich überhaupt mit so einem Dorscher? Ich nicht von da. Dorscher, ja genau. Weil das bei uns Dorscher heißt. Docker, du. Goal! Goal! Ein gespritzter Mischung, kämen zu Furt. Er schenkt ein, serviert. Die beiden, ständig trinkend, würdigen einander von nun an keines Blickes mehr, sondern sprechen nur, gut hörbar, vor sich hin. Kämen, also Duscher, kommen heißt es. Duscher, Duscher gibt's vielleicht bei die Dillo, du Docker. Docker, ja, ja, wohl Docker. Ein Duscher hast, aber von da bist du nicht. Du hast vielleicht einen Duscher, weil du nicht von da bist. Wenn du dann Klopfer hättest, da die sagen, du bist von da. Alte Goschen-Depper da. Goschen, ja Goschen. Die Pappen holt, Surm. Sie verstummen, stoßen nur manchmal einzelne Wörter hervor. Togger, Toscher, Tuscher, Klopfer, Goschen, Pappen, Surm etc. Trinken und starren einander feindselig an. Nach längerer Zeit geht die Tür auf. Eine ältere Frau tritt ein, verschafft sich Überblick und steuert auf den Tisch des ersten Mannes zu. Da bist du! Warst du wieder keiner Hurm? Geh mal jetzt! Der erste Mann steht folgsam auf, legt Geld auf den Tisch und verlässt hinter ihr das Wirtshaus. Kurz vor dem Abgehen dreht er sich noch einmal zum zweiten Mann um. Da Hurm hast's, Duscher, weil die ist von da. Während die beiden abgehen, betritt eine zweite Frau das Wirtshaus, verschafft sich Überblick und steuert auf den Tisch des zweiten Mannes zu. Dass du kein daheim warst! Vorhang. Villa am Praterstern. Sonntag. Menschenschlangen vor den Kassen. In einer von ihnen, der Kasse schon nahe, ein Ökonomieprofessor Mitte 50, begleitet von einer um vieles jüngeren, attraktiven Frau. Ihre Einkäufe lassen darauf schließen, dass sie etwas zu feiern haben. Erklär's mir bitte. Das geht nicht so einfach. Meine Theorie ist extrem komplex, zugleich extrem radikal. Sie wird Aufsehen erregen, glaub mir. Drum will ich ja, dass du es mir erklärst, wenigstens ungefähr. Also, schau. Im Grunde läuft es darauf hinaus. Ein junger Mann, eine Flasche Wodka in Händen, versucht sich vorzudrängen. Entschuldigen, darf ich? Ich hab nur die Sahne. Wir haben auch nicht viel. Sie werden es erwarten. Der junge Mann mit Blick in den Einkaufswagen. Mehr als ich haben sie schon. Außerdem müssen sie. Wenn wir jeden vorlassen, stehen wir morgen noch da. Aber... Nix aber. Es stehen alle an. Der junge Mann gibt auf. Zu sich. Es stehen alle an. Jo. Kurze Pause. Dann laut zu allen. Alle stehen an. Ob sie es gehört? Ja, du genauso. Und du, alle stehen wir ab. Beim Pieler stehen wir auf. Der Post stehen wir ab. Beim Doktor. Auf dem Sozialamt stehen wir ab. Aber vorlassen. Vorlassen tut uns keiner. Weil wir sollen nämlich anstehen. Verstehst du? Wir sollen anstehen. So ist das. Anstehen oder verschwinden. Verschwinden war das noch viel besser. Da schießen das uns alle, wenn es könnten. Aber das geht ja nicht. Die brauchen uns ja. Die sind auch abhängig von uns. Verstehst du? Na, schau dir das an. Schau dir das an. Wer soll denn das kaufen? Ha? Den ganzen Scheißdreck, wenn wir nicht mehr da sind. Wer ist denn so deppert? Ha? Anstehen, tateten sie ohne uns. Grundgehen, tateten. Und genau deswegen stehen wir an, verstehst du? Genau deswegen! Der Ökonomieprofessor schiebt den jungen Mann in Richtung Kassa. Also, jetzt gehen Sie schon. Danke, Höflichst! Und zur Kundin davor. Entschuldigung, darf ich? Ich hab nur die Sahne. Er wird vorgelassen. Pause. Erklärst du es mir jetzt? Schweigen. Bitte, erklär's mir. Schweigen. Vorhang. Stadtpark einer österreichischen Bezirksstadt. Rosenbeete in voller Blüte. Ein Mann mittleren Alters. Er führt einen Hund mittlerer Größe an der Leine und hält ein prall gefülltes Hundekotsäckchen in der Hand. Sie gehen einige Schritte, dann bleibt der Hund stehen und defiziert. Der Mann blickt in eine andere Richtung. Pause. Ein zweiter Mann mittleren Alters tritt auf. Er führt ebenfalls einen Hund mittlerer Größe an der Leine, bleibt stehen und beobachtet die Szene. Der erste Hund hat inzwischen die Darmentleerung beendet. Der erste Mann macht sich daran, seinen Weg fortzusetzen. Der zweite Mann zeigt auf den Kothaufen. Und wer räumt das weg? Der erste Mann hebt das Säckchen hoch. Es ist mir wahnsinnig peinlich, aber der Bartel scheißt heute schon zum zweiten Mal. Und ich hab nur das eine dabei. Das ist mir noch nie passiert. Pause. Sie blicken einander einige Sekunden stumm an. Nicht schlecht. Seit wann machen Sie das so? Von Anfang an. Sie haben ja keine Ahnung, wie es mir graust. Der zweite Mann zeigt auf das Säckchen. Und was ist da drin? Naja, ein bisschen Jausen. Ah, verstehe. Aber wenn ich jetzt ein Sackerl dabei hätte und ich tät sie Ihnen borgen, dann wären sie angeschmiert. Haben Sie da nie Probleme gehabt? Ja, schon manchmal. Bei Frauen vor allem. Aber die sind meistens so, dass sie es auch selber wegräumen. Und wenn man Glück hat, sind sie alleinstehend, man kommt ins Gespräch, es ergibt sich was. Trotzdem ist meine Methode besser. Ich habe die AG abgerichtet, dass es zusammenfrisst. Graust ihnen da nicht? Ich kann nicht so die Leute, was mit ihren Hunden schmusen. Schon, aber wenn ich mir vorstelle... Außerdem spare ich Futter. Vorhang. herrschaftliche Altbauwohnung in Wien. Biedermeier-Möbel. Mehrere Vogelkäfige, in denen sich Papageien befinden. Die Papageien geben hin und wieder Laute von sich. Irrsiedler geht von einem Käfig zum anderen und füllt mit einer Gießkanne die Wassernäpfe nach. An seinem Schreibtisch der Fürst, über Manuskripte gebeugt. Das Telefon läutet. Der Fürst hebt ab und legt nach wenigen Sekunden wütend wieder auf. Da, Ihre Siegler, es ist schon wieder geschehen. Nicht, dass ich überrascht wäre, nicht, dass ich es nicht erwartet hätte, aber ich hoffe doch jedes Mal, diesmal würde es nicht geschehen. Aber jedes Mal wird meine Hoffnung enttäuscht, jedes Mal geschieht es wieder. Kaum findet sich in der einer Stelle der Ordnungsziffer, die die so und so vielte Wiederkehr von Thomas Bernhards Geburts- oder Todestag anzeigt, eine Null oder eine Fünf, schon ruft ein Kulturredakteur an, um zu fragen, ob unserer Ansicht nach Bernhard Bernhard überwunden oder nicht überwunden sei. Nichts gegen Bernhard. Irrsiegler, immerhin sind wir seine Erfindungen, immerhin gäbe es uns nicht ohne ihn, aber er ist tot. Wir leben weiter. Da liegt das Problem. Während Bernhard sich keine Gedanken mehr zu machen braucht über die von ihm sogenannten roten Schweine und schwarzen Schweine, haben wir uns mit diesen roten und schwarzen Schweinen weiterhin tagtäglich zu befassen. Und nicht nur mit den roten und schwarzen Schweinen, sondern auch mit den blauen und grünen und neuerdings auch Orangenschweinen. Wir müssen nicht nur tagtäglich versuchen, gegen diese politischen Gewohnheitsverbrecher mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln vorzugehen, sondern sind von ihren Verbrechen auch tagtäglich betroffen und nicht nur von diesen im Grunde unbedeutenden einheimischen Verbrechen, sondern auch von dem globalen Totalverbrechen, von dem sogenannten Neoliberalismus tagtäglich betroffen und müssen versuchen, auch gegen dieses globale Totalverbrechen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln vorzugehen. Und tatsächlich tun wir ja nichts anderes. Tatsächlich gehen wir sowohl gegen die einheimischen Gewohnheitsverbrecher als auch gegen das globale Totalverbrechen tagtäglich vor. Aber kaum stehen wir kurz davor, unsere diesbezüglichen Gedankengänge und Beweisführungen, die niemals andere als enorm komplizierte, bis in die kleinsten Details hochkomplexe Gedankengänge und Beweisführungen sind, zum Abschluss und zu Papier und dadurch den sogenannten Neoliberalismus zu Fall und die in seinen Diensten stehenden politischen Gewohnheitsverbrecher vor Gericht zu bringen, schon steht in der Ordnungsziffer, die so und so vielte Wiederkehr von Thomas Bernhards Geburts- oder Todestag anzeigt, wieder eine Null oder eine Fünf. Und ein Kulturredakteur ruft uns an und fragt uns, ob unserer Ansicht nach Bernhard überwunden oder nicht überwunden sei und reißt uns dadurch noch, ehe wir mit der Niederschrift unserer Gedankengänge und Beweisführungen haben beginnen können, aus denselben heraus und die Verbrechen gehen weiter. Wäre es nicht hoch an der Zeit, Irrsiegler, endlich hineinzugehen in die betreffenden Kulturredaktionen und den betreffenden Kulturredakteuren ihre Bernhard-Gesamtausgaben und dadurch uns selbst ins Maul zu stopfen, bis sie an ihren Bernhard-Gesamtausgaben und dadurch an uns selbst erstickt sind? Damit wir in Ruhe weiterarbeiten können, sollten wir das nicht endlich tun? Irrsiegler, sagen Sie jetzt nicht naturgemäß. Vorhang. Düstere Gaststube im Innviertel. Eine Oberstufengymnasiastin und ihr Vater beim Mittagessen. Innviertlerknödel. Die Tochter hat ihren Teller bereits leer gegessen und ist in eine Tageszeitung vertieft. Furchtbar, diese Morde in Deutschland. Da sagen sie jahrelang, es war die Türkenmafia, dabei waren es Rechte. Da schau her. Er spießt ein Stück Knödel auf, steckt es in den Mund. Aber die waren schlau, die haben keine Bekennerbriefe hinterlassen. Dadurch hat sie niemand verdächtigt. Da schau her. Außerdem hat wahrscheinlich die Polizei mit ihnen sympathisiert. Da schau her. Und es soll Verbindungen nach Österreich geben. Da schau her. Spießt ein Stück Knödel auf, steckt es in den Mund. Warum sagst du denn dauernd da schau her? Sagt man so bei uns. Schluckt, spießt ein Stück Knödel auf, steckt es in den Mund. Kaut, schluckt. Die Tochter, nachdem sie ihm längere Zeit zugesehen hat. Du bist mir unheimlich. Da schau her. Vorhang. Innenhof einer Wohnanlage. Nacht. Starker Wind. Auf einer Bank, halb sitzend, halb liegend, der Hausmeister Wondra. Eine Flasche billigen Rotwein in Händen. Was? Vorbei! Herz weh! Ende! Untergang! Zombrich wird alles, jawohl! Häuser, Gehweg, alles! Aber wohl ist es ja nicht anders. Frau Jerzabek, eine Frau um die 50, betritt den Hof und bemerkt ihn. Herr Wondra, was machen Sie denn da? Sie werden noch erfrieren da heraußen. Wurscht, eh alles aus. Pensioniert, Frau Jerzabek, verstehen Sie mich? Pensioniert bin ich mit Ersten. Aber was? Angesoffen sind's. Stehen's auf und gehen's schlafen. Und noch mehr? Frau Jerzabek, wer kommt noch mehr? Nehmt! Kein Hausmeister mehr. Braucht man nicht mehr. Hab ich recht. Sie war leider vier. Leugnen's es nicht. Ich weiß es. Ein Hausmeister war's alles. Abgeschafft haben sie uns, jawohl. Und warum? Weil wir zu viel wissen. Jetzt hören sie auf, seinen Blödsinn reden und gehen schlafen. Ein Hausmeister geht nicht schlafen, Frau Jerzabek. Ein Hausmeister schlaft nie. Der wacht, er passt auf, dass nicht alles zusammenbricht. In der vierten Generation, Frau Jerzabek, in der vierten Generation, Großvater, Blockwart, Vater, Vertrauensmann bei der Gewerkschaft und ich, pensioniert und noch mehr, nichts mehr. Soll ich Ihnen was sagen, Herr Wondra? Richtig so. Nichts gegen Sie persönlich, aber was Sie tun, macht eine Reinigungsfirma billiger. Und die liegt nicht mitten in der Nacht soft im Hof herum. Ein heftiger Windstoß. Frau Jerzabek hält mit beiden Händen ihren Hut fest. Fern Hundegebell, nur wenige Sekunden hörbar. Reinigungsfirma, wann ich den schaue. Was kannst du eine Reinigungsfirma putzen kannst? Es ist alles. Wir haben ja keine Ahnung von der Hausmeisterin, der Hund, die Kinder. Wer tritt den Hund aus der Wiesen rechtzeitig, bevor es alles anschießt? Wer verjagt die Kinder, wenn sie anfangen, so reinmachen am Gang? Der Dachboden, der Köhler, wer schaut auf die Toten in Köhler? Frau Jerzabek, wenn der Hausmeister nicht mehr da ist, wer hält die Toten ruhig? Frau Jerzabek zieht ihn hoch, legt seinen Arm um ihre Schultern und schleppt ihn Richtung Haus. Wissen Sie was, Herr Wondra, schlafen Sie mal Ihren Rausch aus, morgen schaut alles anders aus. Morgen, schaut alles anders aus. Die Toten werden unruhig. Spüren Sie es, Frau Jerzabek, Die Hunde werden kommen, die Kinder, das Grundgehen wird alles, der Häuser, der Käfig und wir mit, freue ich jetzt ein Blick, wir mit. So, jetzt geben Sie mir Ihren Schlüssel, dann sperre ich Ihnen auf und Sie legen sich in Ihr Bett. Sie verschwinden im Haus. Der Wind wird stärker, prasselnder Regen. Es donnert, fern Hundegebell, anhaltend. Dann Kinderstimmen, so als zöge eine Kindergartengruppe singend durch die Nacht. Aus einem Baum fliegt ein Schwarm Krähen auf, das Hundegebell lauter. Frau Jerzabek erscheint wieder. Sie blickt sich kurz um, durchquert, beide Arme über den Kopf haltend, eilig den Innenhof und verlässt die Bühne. Stürmischer Wind, schwerer Regen. Plötzlich Stille. Vorhang. Kasperls Ende. Werden wir sie als Kasperl erleben? In seltenen Fällen und wenn alle Stricke reißen, überlege ich es mir, ob ich einspringe. André Heller nach der Rettung der Urania-Puppenbühne in der Kronenzeitung vom 23.09.2018. Die Bühne, ein Zuschauerraum. Bis auf den letzten Platz gefüllt mit Kindern. Im Bühnenhintergrund eine Puppenbühne. Ihr Vorhang geht auf. Auf der Bühne Kasperl und Petzi. Sie unterhalten sich flüsternd. Was muss ich tun? Begrüßen. Seid gegrüßt, ihr wundervollen Kinder, ihr kostbaren Geschöpfe, die unsere Zukunft. Das reicht schon. Jetzt fragen, ob alle da sind. Wozu? Das sieht man doch. Egal, es ist wichtig, dass man fragt, ob alle da sind. Blödsinn. Dasein wird extrem überschätzt, das weiß doch jeder. Habe ich nicht recht, Kinder? Was ist schon Dasein? Nicht mehr als das Zittern eines wintermüden Espenblatts im Tropensturm, ein Morsezeichen in Blindenschrift, das nicht weiß, zu was für einem Alphabet es gehört. Ein phosphoreszierendes Schattenspiel in Cinemascope. Ist es nicht so? Dasein. Wisst ihr, was Dasein ist? Ein koscheres Schmalzbrot, auf das ein Märchenerzähler das magische Salz der Magie gestreut hat. Ein erblindetes Pfauenauge, das einem Admiral den Trauermantel umhängt. Ein weißer Zwerg ist es. Das Krokodil tritt auf und nähert sich Kasperl. Achtung, Kasperl, das Krokodil! Die Kinder. Krokodil, Krokodil, Krokodil, Krokodil, Krokodil, Krokodil. Kasperl, unbeirrt. Ein weißer Zwerg ist das Dasein, der mit einem schwarzen Loch im Andromeda-Nebel den Donauwald zertanzt. Ein Karamellzuckerl mit einer Füllung aus Fleischextrakt. Ein kostbarer Kieselstein auf dem Grund eines Ozeans von Kristall. Das Krokodil mit aufgerissenem Maul kommt näher, stößt Petzi, der sich ihm in den Weg stellt, zur Seite. Krokodil, Krokodil, Krokodil, Krokodil, Krokodil, Krokodil. Kasperl, unbeirrt. Das Dasein, liebe Kinder, ist ein Artist, der mitten im Sprung das Salto-Schlagen verlernt. Es ist das verzweifelte Peitschenknallen eines Fiakers, der glaubt, dass er den Pegasus vor seine Kutsche. Das Krokodil stürzt sich auf Kasperl und verschlingt ihn. Krokodil! Krokodil! Vorhang. Dramolette von Antonio Fian. Gespielt von Cornelius Obonia. Eine Bank am Ufer des Altausseersees. Darauf ein älteres Ehepaar. Sie betrachten, einander umarmend, den Sonnenuntergang. Ein zweites älteres Ehepaar tritt auf. Sie tragen Ausseher Tracht und betrachten ebenfalls, einander umarmend, den Sonnenuntergang. Mei zu, Scheitschi. Jo, schee, Scheitschi. Sie küssen einander und gehen dann Arm in Arm ab. Sogar hier alles voll mit Asiaten. Widerlich. Die größte Frechheit finde ich, dass sie schon ausschauen wie unsere. Tongestaltung Martin Leitner und Manuel Radinger. Hospitanz Hanna Balber. Regieassistenz Julia Herzog. Regie Harald Krever. Produktion Österreichischer Rundfunk 2022. Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.